Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Das Fräulein von Scuderi, eine Erzählung von E.T.A. Hoffmann, für den Funk bearbeitet von Edmund Steinberger. Es war in Paris, im Jahre 1680, als Madeleine de Scudéry, bekannt durch ihre anmutigen Verse, die Gunst Ludwigs des 14. und der Maintenon, ein kleines Haus in der Rue Saint-Honoré bewohnte. Spät um Mitternacht, es mochte im Herbst gewesen sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen. Mon Dieu, wer tobt denn zu so später Nacht noch an die Haustür? Frau Martinière, der Scuderie-Kammerfrau, die noch wachte, ergriff in ihrer Angst den Leuchter mit der brennenden Kerze und rannte auf den Flur. Mach auf! Um Christi willen! So mach doch auf! Um Christi willen? So spricht doch wohl kein Räuber. Wer weiß, ob nicht ein Verfolgter bei meiner Herrschaft Zuflucht sucht. Bei meinem Fräulein, das ja zu jeder Wohltat geneigt ist. Wer ist es denn, der da noch solchen Lärm macht? Frau Martinière gewahrte im Schimmer der Mondesstrahlen, die eben durch die Wolken brachen, eine lange, in einen hellgrauen Mantel gehüllte Gestalt, die den breiten Hut tief in die Augen gedrückt hatte. Baptiste, Claude, Pierre, steht auf und seht nach, welcher Tauben nicht uns das Haus einschlagen will. Ach, Frau Martinière, liebe Frau, so sehr ihr eure Stimme zu verstellen trachtet, so weiß ich doch, dass Baptiste des gnädigen Fräuleins Bediente über Land gegangen ist und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid. Macht mir getrost auf. Befürchtet nichts. Ich muss durchaus mit eurem Fräulein sprechen. Noch in dieser Minute. Wo denkt ihr hin? Jetzt mitten in der Nacht? Habt Barmherzigkeit, Frau Martinière, und öffnet mir die Tür. Rettet einen Unglücklichen vom Verderben. Wisst, dass Ehre, Freiheit, ja, das Leben eines Menschen von diesem Augenblick abhängt, in dem ich euer Fräulein sprechen muss. Aber warum in dieser ungewöhnlichen Stunde? Kommt morgen wieder, bei Tage. Kehrt sich denn das Schicksal, wenn es verderbend einschlägt, an Zeit und Stunde? Darf, wenn nur ein Augenblick noch Rettung ist, die Hilfe aufgeschoben werden? Ich beschwöre euch, Frau Martinière, führt mich zu eurem Fräulein. Die Kammerfrau fühlte sich im Innersten bewegt. Ohne sich lange weiter zu besinnen, holte sie die Schlüssel herbei. So wie sie aber die Tür geöffnet, drängte sich die in den Mantel gehüllte Gestalt herein in den Flur. Führt mich zu eurem Fräulein. Erschrocken hob die Martinière den Leuchter in die Höhe. Der Kerzenschimmer fiel in ein todbleiches, entstelltes Jünglingsantlitz. Und als der Mensch den Mantel auseinanderschlug, ragte aus seinem Brustlatz der blanke Griff eines Stiletts hervor. Die Kammerfrau wusste sich vor Schreck kaum auf den Beinen zu halten. Führt mich zu eurem Fräulein, sage ich euch. Nun sah die Martinière ihr Fräulein in der dringendsten Gefahr, warf die Tür ihres Gemachs, die sie offen gelassen hatte, zu und stellte sich vor dieselbe. Mein Fräulein, sollt und werdet ihr jetzt nicht sprechen. Kommt morgen wieder. Der Mensch griff nach dem Stilett. Die Martinière befahl im Stillen ihre Seele dem Herrn, doch blieb sie standhaft und sah dem Eindringling keck ins Auge, während sie sich an die Tür des Gemachs drückte, durch welches der Mensch gehen musste, um zu dem Fräulein zu gelangen. Lasst mich zu eurem Fräulein, sage ich. Oder? Tut, was ihr wollt. Ich weiche nicht von diesem Platz. Vollendet nur die böse Tat, die ihr begonnen. So werdet doch ihr, wie alle Diebe, Einbrecher und Mörder, wie alle eure Spießgesellen, auf dem Gräfplatz den schmachvollen Tod finden. Mag ich aussehen wie ein Räuber und Mörder, so sind meine Spießgesellen doch nicht gerichtet. Die nicht. Und damit zog er der zu Tode geängstigten Frau noch näher kommend das Stilett heraus. Jesus! Die Polizeiwache! Hilfe! Hilfe! Schweig! Der Mensch entriss der Kammerfrau den Leuchter, löschte die Kerze und drückte ihr ein Kästchen in die Hände. Nimm. Nimm dieses Kästchen. Gib es dem Fräulein. Heute noch. Ich soll... Um deiner Seligkeit willen. Gib das Kästchen dem Fräulein. Und schon war der junge Mensch verschwunden. V. Frau Martinière tappte sich in der Finsternis zurück in ihr Gemach, wo sie erschöpft in den Lehnstuhl sank. Was war das? Ging nicht eben wieder die Haustür? Gebannt, ohne Kraft sich zu regen, erwartete die Kammerfrau das Grässliche. Doch wie geschah ihr, als die Stubentür aufging und sie im Schein der Nachtlampe den ehrlichen Baptiste erkannte, der früher als erwartet vom Lande zurückgekommen war? Baptiste? Um aller Heiligen Willen, Frau Martinière, die Angst, die Angst! Was ist geschehen? Ach, wie gut, Baptiste, dass du es bist. Ich weiß nicht, was mich heimgetrieben. Frau Martinière, denke ich, hat einen leisen Schlaf und wird wohl hören, wenn ich an die Haustür klopfe und mich hineinlassen. Da kommt mir in unserer Straße die Polizeiwache entgegen, bis an die Zähne bewaffnet, hält mich an und will mich nicht fortlassen. Zum Glück ist Leutnant Degree dabei, der mich kennt. Ach, ja. Er fragt mich, woher ich hier bei der Nacht des Weges käme und sagt, Baptiste, du musst fein im Hause bleiben und es hüten. Auf der Straße ist es nicht geheuer. Noch in dieser Nacht denken wir, einen guten Fang zu machen. Ah, ja. Und schon ist er wieder weiter, er und die anderen. Als ich dann auf die Schwelle trete, stürzt ein verhüllter Mensch aus dem Haus, rennt mich um und um. Und das Haus bleibt offen. Was hat das alles zu bedeuten? Die Martinière, von ihrer Todesangst befreit, erzählt, was sich begeben. Beide, sie und Baptiste, gehen auf den Hausflur, finden den Leuchter auf dem Boden, wo der fremde Mensch ihn im Entfliehen hingeworfen. Es ist nur zu gewiss. Unser Fräulein sollte beraubt und wohl gar ermordet werden. Oh Gott. Der Mensch wusste, dass ihr mit dem Fräulein allein wart. Ja, ja. Gewiss war es einer von den Gaunern und Spitzbuben, die alles auskundschaften, was ihnen zur Ausführung ihrer teuflischen Anschläge dient. Baptistes Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu dieser Zeit war Paris der Schauplatz der verruchtesten Gräueltaten. Eine Gaunerbande schien es darauf angelegt zu haben, alle Juwelen in ihren Besitz zu bringen. Aller reiche Schmuck, kaum gekauft, verschwand auf unbegreifliche Weise, mochte er verwahrt sein, wie er wollte. Noch viel ärger aber war es, dass jeder, der es wagte, zur Abendzeit Juwelen bei sich zu tragen, auf offener Straße oder in den finstern Gängen der Häuser beraubt, ja wohl gar ermordet wurde. Die Ermordeten, wie sie beinahe jeden Morgen auf der Straße oder in den Häusern lagen, hatten alle dieselbe tödliche Wunde. Einen Dolchstich ins Herz. Nach dem Urteil der Ärzte so schnell und sicher tötend, dass der Verwundete keines Lautes mächtig zu Boden sinken musste. Vergebens ließ Argenson, der Polizeiminister in Paris, alles aufgreifen, was dem Volk nur irgend verdächtig schien. Vergebens wütete La Rogny, der Präsident des Gerichtshofes, und suchte Geständnisse zu erpressen. Vergebens wurden Wachen und Patrouillen verstärkt. Die Spur der Täter war nicht zu finden. Polizeileutnant Degray besann sich auf das Kunststück, mehrere Degray zu schaffen, sich untereinander so ähnlich in Gang, Sprache, Figur und Gesicht, dass selbst die Häscher nicht wussten, wo der rechte Degray stecke. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupfwinkeln und folgte diesem und jenem, der auf seinen Anlass einen reichen Schmuck bei sich trug. Doch der blieb unangefochten. Waren die Gauner also auch von dieser Maßnahme unterrichtet? Degray geriet in Verzweiflung. Eines Morgens kommt er zu La Rogny, dem Präsidenten des Gerichts, blass, entstellt, außer sich. Habt ihr Nachrichten, Degray? Fandet ihr die Spur? Hört, gnädiger Herr, gestern Nacht ist der Marquis de La Fare angefallen worden. In meiner Gegenwart. Himmel und Erde. Wo? Unfern des Louvre. Haben wir ihn also? Hört, wie sich alles begeben. Ich stehe am Louvre und passe. Da kommt unsicheren Schrittes, immer hinter sich schauend, eine Gestalt dicht bei mir vorüber, ohne mich zu sehen. Weiter! Im Mondesschimmer erkenne ich... Die Marquis de La Fare. Weiter! Kaum ist er 10 bis 12 Schritte an mir vorüber, da springt einer wie aus der Erde heraus, schlägt ihn nieder und fällt über ihn her. Unbesonnen, überrascht von dem Augenblick, der den Mörder in meine Hand liefern konnte, schreie ich auf und will aus meinem Schlupfwinkel heraus auf ihn zu. Da verwickle ich mich in meinen Mantel und stürze zu Boden. Mon Dieu! Degray! Wie ungeschickt! Ich sehe den Menschen weglaufen. Rapple mich auf. Renne ihm nach. Gebe Signal. Die Häscher antworten. Es wird lebendig. Pferdegetrappel von allen Seiten. Ich schreie, hierher, zu mir, zu Legray. Und sehe immer noch den Menschen im Mondschein, wie er mich täuschend bald hierhin, bald dorthin einbiegt. Wir kommen auf die Straße Nikes. Da scheinen seine Kräfte nachzulassen. Ihr dagegen strengt die euren doppelt an? Ich komme ihm näher und näher. Tapfer, Legray, wie ich es von euch erwarte. Noch 15 Schritte höchstens hat er Vorsprung. Ihr holt ihn ein, packt ihn, die Häscher kommen. Nein, gnädiger Herr. Wieso denn nicht? Wenige Schritte vor mir springt der Mensch auf die Seite, in den Schatten und verschwindet durch die Mauer. Verschwindet? Durch die Mauer? Seid ihr von Sinnen? Nennt mich einen törichten Geisterseher, gnädiger Herr. Nennt mich einen Verrückten. Es ist, wie ich es euch erzähle. Erstarrt stehe ich vor der Mauer, als mehrere Häscher atemlos herbeikommen. Mit ihnen der Marquis de la Fare, der sich aufgerafft hatte, den bloßen Degen in der Hand. Wir zünden Fackeln an, tappen die Mauer hin und her. Keine Spur einer Tür, eines Fensters oder einer anderen Öffnung. Was ist das für eine Mauer? Eine Hofmauer, die sich an ein Haus lehnt, in dem Leute wohnen, gegen die auch nicht der leiseste Verdacht aufkommt. Noch heute habe ich alles in genauen Augenschein genommen. Es ist der Teufel selbst, der uns foppt. Schon wenige Tage später ward de Grays Geschichte in ganz Paris bekannt. Man glaubte nichts Geringeres, als dass, wie es de Grey nur im Unmute gesagt, wirklich der Teufel selbst die Verruchten schütze, die ihm ihre Seele verkauft. Der Polizeiminister ging den König an, einen Gerichtshof zu schaffen, der mit noch ausgedehnterer Macht den Tätern nachspüre und sie strafe. Der König jedoch, überzeugt, dem Gericht bisher schon zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschüttert von dem Gräuel unzähliger Hinrichtungen, die der blutgierige La Rogny veranlasst, wies den Vorschlag ab. Man wählte ein anderes Mittel, den König für die Sache zu beleben. In den Zimmern der Marquise von Maintenon, wo sich der König des Öfteren aufzuhalten pflegte, überreichte man ihm ein Gedicht im Namen der gefährdeten Liebhaber, die klagten, dass, gebiete ihnen die Galanterie der Geliebten, ein reiches Geschenk zu bringen, sie allemal ihr Leben daran setzen müssten. Leuchtender Polarstern aller Liebe und Galanterie, zerstreue die finstere Nacht, enthülle das schwarze Geheimnis, das in ihr verborgen. Ziehe dein siegreich funkelndes Schwert und bekämpfe, wie Theseus den Minotaur, das drohende Ungeheuer. Nun, Marquis, was haltet ihr von solchen Wünschen gefährdeter Liebhaber? Die geheimen, verbotenen Wege dieser Herren scheinen mir keines besonderen Schutzes würdig. Die Verbrecher jedoch besondere Maßregeln zu ihrer Vertilgung wert. Der König, mit dieser schwankenden Antwort unzufrieden, wandte sich nun an die Scuderie, die ebenfalls zugegen war und neben der Maintenon auf einem kleinen Lehnsessel Platz genommen hatte. Und ihr, mein Fräulein, was haltet ihr von dieser dichterischen Bittschrift? Wie ihr soeben gehört habt, mag die Marquise nun einmal von den Galanterien unserer verliebten Herren nichts wissen und weicht mir auf Wege aus, die nichts weniger als verboten sind. Was meint ihr, verehrtes Fräulein von Scuderie? Ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht wert. Exzellent. Das nenne ich eine Antwort. Ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht wert. Ihr habt recht, Fräulein. Keine blinde Maßregel, die Schuldige wie Unschuldige trifft, soll die Feigheit schützen. Mögen der Polizeiminister und der Präsident des Gerichtshofes das Ihrige tun. Alle die Gräuel der Zeit schilderte nun die Martinière, als sie am anderen Morgen ihrem Fräulein erzählte, was sich in voriger Nacht zugetragen, und übergab ihr zitternd das geheimnisvolle Kästchen. Sowohl sie als Baptiste, der ganz verblasst in der Ecke stand und vor Angst und Beklommenheit die Nachtmütze in den Händen knetend kaum sprechen konnte, baten das Fräulein um aller Heiligen Willen, doch nur mit möglichster Behutsamkeit das Kästchen zu öffnen. Bedenkt, gnädiges Fräulein, das Kästchen könnte Gift enthalten. Wobei oft schon ein einziger Atemzug hinreichte, sich augenblicklich den Tod zu geben. Aber Baptiste, Martinière, ihr seht Gespenster. Dass ich nicht reich bin, dass bei mir keine Schätze eines Mordes wert zu holen sind, das wissen die Meuchelmörder, die, wie ihr selbst sagt, das Innerste der Häuser erspähen, wohl ebenso gut wie ich und ihr. Wer sollte es also auf mein Leben abgesehen haben? Wem kann was an dem Tode einer 70-Jährigen liegen, die Romane schreibt, mittelmäßige Verse macht, die niemandes Neid erregen können? Und magst du auch die Erscheinung des fremden Menschen noch so schreckhaft beschreiben, Martinière, so kann ich doch nicht glauben, dass er Böses im Sinne hätte. Also öffne ich das Kästchen. Wie erstaunte das Fräulein, als sie aus dem Kästchen ein paar goldene, reich mit Juwelen besetzte Armbänder und ein ebensolcher Halsschmuck entgegenfunkelten. Welch wundervolle Arbeit. Oh. Aber was soll das? Wieso bringt man sie mir? Baptiste, Martinière, was hat das zu bedeuten? Vielleicht sagt es euch der Zettel, der da mit im Kästchen liegt. Herr Sehn. Hochgeehrte Dame, euer scharfsinniger Geist hat uns, die wir an der Schwäche und Feigheit das Recht des Stärkeren üben und uns Schätze zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden sollten, von großer Verfolgung errettet. Nehmt als Beweis unserer Dankbarkeit diesen Schmuck an. Wir bitten, dass ihr uns eure Freundschaft nicht entziehen möget. Die Unsichtbaren. Die Unsichtbaren? Die Diebe. Die Mörder. Diese Kränkung. Diese Beschämung. Dass mir das noch geschehen muss in meinem Alter. Habe ich denn im törichten Leichtsinn gefrevelt wie ein junges, unbesonnenes Ding? Sind Worte, halb im Scherz geredet, solch grässlicher Deutung fähig? Darf mich das Verbrechen des teuflischen Bündnisses zeihen? Weg mit dem Schmuck, schafft ihn fort, augenblicklich! Aber wohin damit? Es wäre das Beste, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben und ihm anzuvertrauen, wie sich alles zugetragen. Die Scuderie besann sich eines anderen, ließ sich von der Martinière ankleiden und befahl dem Baptiste, sie auf der Stelle zur Marquise de Maintenon zu bringen. Das Kästchen mit den Juwelen nahmen sie mit. Wie verwundert war die Marquise, als sie das Fräulein, sonst die Würde, die Anmut selbst, so blass und entstellt eintreten sah. Was um aller heiligen Willen ist euch widerfahren? Das Fräulein erzählte, welch tiefe, nicht zu verschmerzende Kränkung ihr jener unbedachte Scherz, mit dem sie die Bittschrift der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Liebe Scuderie, ihr nehmt euch das sonderbare Ereignis viel zu sehr zu Herzen. Wie könnte der Hohn dieses Gesindels euer edles, frommes Gemüt treffen? Zeigt mir den Schmuck. Das Fräulein gab ihr das geöffnete Kästchen, und die Marquise konnte sich, als sie das köstliche Geschmeide erblickte, nicht des lauten Ausrufs der Verwunderung erwehren, nahm den Halsschmuck, die Armbänder heraus und trat damit an das Fenster, wo sie die Juwelen an der Sonne spielen ließ. Wisst ihr wohl, dass diese Armbänder und diesen Halsschmuck niemand anderer gearbeitet haben kann als René Cardillac? René Cardillac war damals der geschickteste Goldschmied in Paris. Einer der kunstreichsten und doch auch sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Denn so brennend die Begierde war, mit der er einen Auftrag übernahm, so merkwürdig war sein Gebaren, als es galt, den Schmuck nach vollendeter Arbeit wieder herauszugeben. Und handelte es sich um ein bedeutenderes Werk, vielleicht viele Tausende wert, so war er gar imstande, wie unsinnig umherzulaufen, sich, seine Arbeit und alles um sich her verwünschend. Aber Meister Cardillac, bedenkt, morgen ist meine Hochzeit. Was schert mich eure Hochzeit? Fragt in 14 Tagen wieder nach. Der Schmuck ist aber doch fertig. Ich muss ihn haben. Hier ist das Geld. Ich sage euch, dass ich an dem Schmuck noch manches ändern muss und ihn heute nicht herausgeben werde. Und ich sage euch, dass wenn ihr mir den Schmuck, den ich allenfalls doppelt bezahlen will, nicht im Guten herausgebt, ihr mich mit der Polizei anrücken sehen sollt. Nun, so quäle euch der Satan. mit 100 glühenden Kneifzangen und hänge 3 Zentner an den Halsschmuck, damit er eure Braut erdrossle. Und damit steckt Cardillac dem Bräutigam den Schmuck in die Tasche, ergreift ihn beim Arm, wirft ihn zur Tür hinaus, dass er die Treppe hinabpoltert und lacht wie der Teufel hinterher, wenn er sieht, wie der junge Mensch das Schnupftuch vor der blutigen Nase aus dem Hause hinaushinkt. Nicht zu erklären ist es auch, dass Cardillac sogar den König beschwor, nicht für ihn arbeiten zu lassen. Ebenso verweigerte er der Maintenon jede Bestellung. Ich wette, das Cardillac schicke ich hin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, für wen er diesen Schmuck fertigte. Sich weigert herzukommen, weil er einen Auftrag fürchtet und doch durchaus nichts für mich arbeiten will. Man könnte diesem Meistersonderling aber doch gleich sagen, dass man von ihm keine Arbeit, sondern nur sein Urteil verlange. Das billigte die Marquise. Es wurde nach Cardillac geschickt, der, als sei er schon auf dem Wege gewesen, nach Verlauf weniger Zeit in das Zimmer eintrat. Er schien, als er die Scuderie erblickte, einigermaßen betreten, neigte sich zuerst tief und ehrfurchtsvoll vor dieser ehrwürdigen Dame und wandte sich dann erst zur Marquise. Meister Cardillac, ist dieser Schmuck hier seine Arbeit? Man muss René Cardillacs Arbeit schlecht kennen, um nur einen Augenblick zu glauben, dass irgendein anderer Goldschmied solchen Schmuck fassen könne. So sagt denn, für wen ihr diesen Schmuck gefertigt habt? Für mich ganz allein. Was, für euch? Ihr möget es seltsam finden, Frau Marquise, aber es ist so. Bloß der schönen Arbeit willen suchte ich meine besten Steine zusammen und schaffte aus Freude daran fleißiger und sorgfältiger als je zuvor. Vor einigen Tagen verschwand der Schmuck aus meiner Werkstatt auf unbegreifliche Weise. Empfangt also, Meister René, das Eigentum, das man euch raubte, wieder zurück. Die Scuderie erzählte nun ausführlich, wie sie zu dem Schmuck gekommen. Cardillac hörte alles schweigend an, warf bald die Hände auf den Rücken, dann streichelte er wieder Kinn und Wange. Als die Scuderie geendet, war es, als kämpfe er mit Gedanken, die ihm währenddessen gekommen, rieb sich die Stirne, seufzte und fuhr mit der Hand über die Augen, wohl gar um hervorbrechende Tränen wegzuwischen. Endlich ergriff er das Kästchen, das ihm die Scuderie darbot, und ließ sich vor dem Fräulein auf die Knie nieder. Euch, edles, verehrtes Fräulein, hat das Verhängnis diesen Schmuck bestimmt. Mir? Ich gestehe es, dass ich während der Arbeit immerzu an euch dachte. Meister René. Den Schmuck für euch fertigte. Verschmäht es also nicht, das Geschmeide, als das wohl Beste, das ich seit langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen. Wo denkt ihr hin, Meister Cardillac? Steht es mir denn an, in meinen Jahren mich noch so herauszuputzen? Mit blanken Steinen? Was soll diesen welken Armen die eitle Pracht, meinem verhüllten Hals, der glänzende Putz? Tut mir die Barmherzigkeit, Fräulein, und nehmt den Schmuck. Ihr wisst nicht, welch tiefe Verehrung ich für eure Tugend, für eure hohen Verdienste im Herzen trage. Nehmt mein geringes Geschenk für das Bestreben an, euch meine innerste Gesinnung zu beweisen. Als nun die Scuderie immer noch zögerte, nahm die Marquise das Kästchen aus Cardillacs Händen und machte Anstalt, es dem Fräulein zu übergeben. Schlagt es dem wackern Meister René nicht ab, als Geschenk zu empfangen, was 1000 andere nicht erhalten. Alles Goldes, alles Bittens und Flehens unerachtet. Wie könnte ich? Tut nicht wie ein junges, verschämtes Ding, das gerne zulangen möchte nach der dargebotenen süßen Frucht. Könnte das nur ohne Hand und ohne Finger geschehen. Endlich nahm das Fräulein das Kästchen an sich. Cardillac, immer noch vor der Scuderie auf den Knien, küsste ihren Rock, ihre Hände, stöhnte, seufzte, weinte, sprang auf und rannte wie unsinnig von dannen. Um aller Heiligen willen, was widerfährt dem Menschen? Oh, da haben wir's. Meister René ist sterblich in euch verliebt und beginnt nach richtigem Brauch und bewährter Sitte mit reichen Geschenken euer Herz zu bestürmen. Oh Gott. Seid also nicht zu grausam gegen den verzweifelten Liebhaber. So werde ich nicht umhin können, endlich besiegt der Welt das unerhörte Beispiel einer 70-jährigen Goldschmiedsbraut vor Augen zu stellen. Und mir wird es nicht erspart bleiben, die Braut über die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren. wovon freilich so ein kleiner Kiek in die Welt vom Mädchen noch nicht viel wissen kann. Doch nie, niemals werde ich mich dieses Schmuckes bedienen. Mag es sich zugetragen haben, wie es will. So war er doch einmal in den Händen jener Schurken, die mit teuflischer Frechheit rauben und morden. Mir graut vor dem Blut, das an dem funkelnden Geschmeide zu kleben scheint. Und hatte nicht eben Cardillacs Betragen so etwas sonderbar Ängstliches und Unheimliches an sich? Ich kann mich der dunklen Ahnung nicht erwehren, dass hinter all diesem irgendein grauenvolles Geheimnis verborgen. Und bringe ich mir die ganze Sache so recht deutlich vor Augen, so komme ich doch nicht darauf, worin dies Geheimnis besteht. Und wie der ehrliche Meister René dieses Vorbild eines frommen Bürgers mit irgendetwas Bösem zu tun haben soll. So viel ist aber gewiss, dass ich niemals mich unterstehen werde, diesen Schmuck anzulegen. Hieße das nicht die Skrupel zu weit treiben? Marquise, ich frage euch auf euer Gewissen. Was würdet ihr in meiner Lage tun? Eher den Schmuck in die Seen werfen, als ihn jemals tragen. Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, dass die Scuderie in der Glaskutsche der Maintenon mit der Martiniere ihrer Kammerfrau über den Pont Neuf fuhr. Noch war die Erfindung der zierlichen Glaskutschen so neu, dass sich das Volk zudrängte, wenn ein Fuhrwerk dieser Art auf der Straße erschien. So kam es denn auch, dass die Gaffer das Gefährt der Scuderie umringten. Da vernahm das Fräulein plötzlich ein Schimpfen und Fluchen und gewahrte, dass sich ein Mensch mit Faustschlägen und Rippenstößen durch die Masse Platz machte. Und wie er näher kam, trafen sie die durchbohrenden Blicke eines todbleichen, gramverstörten Jünglingsantlitz. Was will der Mensch von mir? Um der heiligen Jungfrau willen, das ist er. Wer? Derselbe, der euch in jener schauervollen Nacht das Kästchen brachte. Wer wagt es? Mein Fräulein, diesen Zettel hier, nehmt ihn an euch und lest ihn. Der Mensch warf den Zettel in den Schoß der Scuderie und verschwand, Stöße austeilend und empfangend, wie er gekommen. Weiter, Kutscher! Weg von hier! Der Kutscher, wie vom bösen Geiste getrieben, peitschte auf die Pferde los, die um sich schlugen, sich bäumten und endlich in scharfen Trab über die Brücke fortdonnerten. Der Schrecken, dieser Schrecken ist mir entsetzlich. Beruhige dich, Martinje. Ist uns doch nichts zugestoßen. Lest den Zettel, mein Fräulein, lest ihn. Verehrtes Fräulein von Scuderi, ein böses Verhängnis, das ihr abwenden konntet, stößt mich in den Abgrund. Ich beschwöre euch, den Halsschmuck und die Armbänder, die ihr durch mich erhalten, unter dem Vorwand, irgendetwas daran ändern zu lassen, zum Meister René Cardillac zu schaffen. Euer Wohl, euer Leben hängt davon ab. Tut ihr es nicht bis übermorgen, so dringe ich in eure Wohnung ein und ermorde mich vor euren Augen. Um aller Heiligen willen. Was soll man davon halten? Dass dieser geheimnisvolle Mensch, mag er auch zur Bande der Diebe und Mörder gehören, gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen? Wer weiß, welch sonderbares Ereignis, welch dunkles Verhältnis der Dinge mir klar geworden wäre, von dem ich jetzt auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag sich die Sache verhalten, wie sie will. Ich werde tun, was mir die Botschaft gebietet. Und geschehe es auch nur, um den unseligen Schmuck loszuwerden. Schon andern Tags fuhr die Scuderie, mit dem Schmuckkästchen versehen, zu dem Goldschmied hin. Doch was begab sich hier? Was war geschehen? In der Straße Nicaise, wo Cardillac wohnte, sammelte sich vor dessen Haustür eine Menge Volks, schrie, lärmte, tobte, wollte stürmend hinein und konnte nur noch von der Polizeiwache daran gehindert werden, die das Haus umstellte. Zerreißt! Zermalmt den verfluchten Mörder! Endlich erscheint Polizeileutnant Degray mit zahlreicher Mannschaft. Die Haustür geht auf. Ein Mensch in Ketten wird herausgebracht. Herunter mit deinem Korb! Baumeln! Aufhängen! Ja, baumeln soll er! Unschuldig! Olivier ist unschuldig! Nun gewahrt die Scuderie zu Füßen des Leutnants ein junges Mädchen mit aufgelösten Haaren, halb entkleidet, wilde Angst, trostlose Verzweiflung im Antlitz. Olivier ist unschuldig! So glaubt mir doch! Vergebens bemühen sich Degray und seine Leute, das Mädchen, das sich an den Knien des Leutnants festklammert, vom Boden aufzurichten, bis endlich ein starker, ungeschlachter Kerl zupackt, das Mädchen mit Gewalt wegschleift, dabei ungeschickt strauchelt und das verzweifelte Ding auf die steinernen Hausstufen fallen lässt, wo es wie tot liegen bleibt. Die Scuderie kann sich nicht halten, öffnet den Wagenschlag, steigt aus und eilt auf den Leutnant zu. Um Christi Willen, Leutnant, was ist hier geschehen? Ehrerbietig weicht das Volk der würdigen Dame, die, als sie sieht, wie ein paar mitleidige Weiber das Mädchen aufgehoben und auf die Stufen gesetzt haben, sich dem Leutnant nähert und mit Heftigkeit ihre Frage wiederholt. Sprecht, Leutnant, was ist hier geschehen? Das Entsetzlichste, mein Fräulein. René Cardillac wurde heute Morgen durch einen Dolchstich ermordet aufgefunden. Meister René? Ja, René Cardillac. Und wer ist der Mörder? Olivier Brusson, sein Geselle. Soeben wird er ins Gefängnis gebracht. Und das Mädchen hier? Ist Madelon, Cardillacs Tochter. Brusson war ihr Geliebter. Am Ende weiß sie von der Tat und ich muss auch sie in die Conciergerie bringen lassen. Degray warf, als er dies sprach, einen schadenfrohen Blick auf das Mädchen. Einen Blick, vor dem die Scuderie erbebte. Zurück, Leute! Macht Platz! Sie bringen Cardillacs Leichnam! Man schleppt den Toten die Treppe herunter. Ich nehme das Mädchen mit mir. Mögt ihr, Leutnant, für das Übrige sorgen. Die Weiber hoben das Mädchen in die Höhe und wie in Lüften schwebend wurde die Regungslose in die Kutsche getragen. Erst nach Stunden gelang es Serrance, des berühmtesten Arztes in Paris, Bemühungen, Madelon, die so lange in starrer Bewusstlosigkeit gelegen, wieder zu sich zu bringen. Doch davon zu erzählen, wie sich alles zugetragen, begann das Mädchen erst, nachdem der Arzt gegangen war. Um Mitternacht warst du geweckt worden, Madelon? Ja, gnädiges Fräulein. Olivier klopfte an die Stubentür und beschwor mich doch nur gleich aufzustehen. Der Vater liege im Sterben. Ich bin entsetzt aufgesprungen und habe geöffnet. Olivier, bleich und entstellt, von Schweiß triefend, führte mich in die Werkstatt. Da lag mein Vater, starren Auges, im Todeskampf. Jammernd stürzte ich mich auf ihn. Und nun erst bemerkte ich auf seiner Brust das blutige Hemd. Sanft zog mich Olivier weg und gab sich Mühe, die Wunde auf Vaters linker Brust mit Balsam zu waschen und zu verbinden. Da kam mein Vater noch einmal zu sich. Er griff meine Hand, legte sie in Oliviers Hand, drückte beide, richtete sich mit einem jähen Schrei noch einmal auf, um aber gleich wieder zurückzusinken und mit einem tiefen Seufzer zu verscheiden. Oh Gott. Wie haben wir nun gejammert, geklagt. Olivier erzählte, wie der Meister auf einem Gange, den Olivier mit ihm habe machen müssen, in seiner Gegenwart ermordet wurde. Und wie er mit der größten Anstrengung den schweren Mann nach Hause getragen. So wie dann der Morgen angebrochen war, sind die Leute im Hause, denen das Gepolter, das laute Weinen und Jammern in der Nacht aufgefallen war, heraufgekommen und fanden uns bei der Leiche des Vaters. Nun ist Lärm entstanden, die Gendarmerie kam ins Haus und schleppte Olivier... als den Mörder deines Vaters ins Gefängnis. Olivier ist kein Mörder. Leutnant Degray nannte ihn so. Madelon fügte nun die rührendste Schilderung von der Tugend, der Frömmigkeit und Treue ihres geliebten Olivier hinzu, wie er den Meister, als sei es sein eigener Vater, hoch in Ehren gehalten, wie dieser seine Liebe in vollem Maße erwiderte und ihn trotz seiner Armut zum Eidam erkoren. Die Scuderie, von Madelons Leiden auf das Tiefste gerührt und geneigt, den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein. Das Fräulein fand alles bestätigt, was Madelon über das häusliche Verhältnis des Meisters mit seinem Gesellen erzählte, und fasste schließlich den Entschluss, den jungen Menschen zu retten, koste es, was es wolle. Es schien ja am geeignetsten, sich an den Präsidenten La Reynie zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen mussten, aufmerksam zu machen und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine dem Angeklagten günstige Überzeugung zu erwecken, die sich wohltätig den Richtern mitteilen sollte. La Reynie empfing die Scuderie mit der Achtung, auf die die würdige Dame gerechten Anspruch haben konnte, hörte alles ruhig an, was sie über die entsetzliche Tat, über Oliviers Verhältnisse und seinen Charakter vorbrachte, und hob erst zu sprechen an, als das Fräulein ganz erschöpft, die Tränen von den Augen wegtrocknend, schwieg. Es ist eures vortrefflichen Herzens würdig, mein Fräulein, dass ihr, gerührt von den Tränen eines jungen, verliebten Mädchens, alles glaubt, was sie vorbringt. Aber anders verhält es sich mit dem Richter, der gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureißen. Präsident, ich möchte von euch, mein würdiges Fräulein, nicht für ein Ungeheuer gehalten werden an Härte und Grausamkeit. Darum vergönnt mir, dass ich euch die Blutschuld des Bösewichts klar vor Augen halte. Euer scharfsinniger Geist wird dann selbst die Gutmütigkeit verschmähen, die euch gewiss Ehre macht, mir aber gar nicht anstehen würde. Also, am Morgen wird René Cardillac durch einen Dolchstoß ermordet aufgefunden. Niemand ist bei ihm als sein Gesell Olivier Brusson und die Tochter. In Oliviers Kammer findet man unter anderem einen Dolch von frischem Blut gefärbt, der genau in die Wunde passt. Olivier gibt an, Cardillac sei in der Nacht vor seinen Augen niedergestoßen worden. Ob man Cardillac berauben wollte, weiß Olivier nicht. Auf meine Frage, ob es ihm denn nicht möglich gewesen sei, nachdem er doch mit dem Meister ging, den Mörder abzuwehren oder festzuhalten, um Hilfe zu rufen, sagt Olivier, Cardillac sei nicht mit ihm, sondern 15 bis 20 Schritte vor ihm gegangen. Warum so entfernt? Er sagt, der Meister wollte es so. Seltsam. Als ich wissen wollte, was Cardillac überhaupt noch so spät auf der Straße zu suchen hatte, wusste Brusson zunächst keine Antwort, seufzte, vergoss Tränen und beteuerte endlich bei allem, was heilig, dass Cardillac in jener Nacht tatsächlich ausgegangen sei und dabei seinen Tod gefunden habe. Erwiesen ist dagegen, dass Cardillac in jener Nacht das Haus nicht verließ. Nicht? Und das sei erwiesen? Bis zur vollkommenen Gewissheit. Mithin ist Oliviers Behauptung, er sei mit dem Meister ausgegangen, eine freche Lüge. Oh Gott. Die Haustüre ist mit einem schweren Schloss versehen, das beim Auf- und Zuschließen ein nicht überhörbares, durchdringendes Geräusch macht. Dazu bewegt sich der Türflügel so widrig knarrend in den Angeln, dass, wie es angestellte Versuche bewiesen haben, eben dieses Türgeräusch noch im obersten Stock des Hauses zu hören ist. Nun wohnt im untersten Stockwerk, also dicht neben der Haustüre, der alte Claude Patru mit seiner Aufwärterin, einer Person von beinahe 80 Jahren, aber noch munter und rührig. Diese beiden Personen hörten, wie Cardillac, wie immer, an jenem Abend Punkt 9 Uhr die Treppe herabkam, die Tür mit vielem Geräusch verschloss, wieder hinaufging, laut den Abendsegen las und schließlich in sein Schlafzimmer ging. Der alte Patrou leidet an Schlaflosigkeit und auch in jener Nacht konnte er kein Auge zutun. Daher setzte sich die Aufwärterin mit einer alten Chronik zu ihm und las daraus vor. Während der Alte, seinen Gedanken nachhängend, sich bald in den Lehnstuhl setzte, bald wieder ins Zimmer, auf und ab ging. Es blieb alles still, bis nach Mitternacht. Da hörten die beiden über sich scharfe Tritte, einen harten Fall, als stürze eine schwere Last zu Boden und gleich darauf ein Stöhnen. Eine seltsame Angst überkam die beiden. Bis da mit dem Morgen ans Licht trat, was in der Finsternis begonnen. Aber um aller Heiligen willen, könnt ihr euch bei all den Umständen, die ich euch weitläufig erzählte, denn irgendeinen Anlass, ein Motiv zu dieser Bluttat denken? Cardillac war nicht arm, war im Besitz vortrefflicher Steine. Bekam denn nicht alles die Tochter? Vergesst nicht, dass Olivier Cardillacs Schwiegersohn werden sollte. Vielleicht musste er für andere morden. Für andere? Schon längst hätte Olivier auf dem Gräfplatz geblutet, stünde seine Tat nicht in Beziehung zu dem Geheimnis, das bisher über ganz Paris waltete. Olivier gehört offenbar zu jener Bande, die alle Aufmerksamkeit, alle Mühe, alles Forschen der Gerichtshöfe verspottend, ihre Streiche so sicher wie ungestraft zu führen wusste. Durch ihn muss und wird alles klar werden. Die Wunde Cardillacs ist denen ganz ähnlich, die alle Ermordeten und Beraubten trugen. Dann aber das Entscheidende. Seit Olivier Brusson verhaftet ist, hat alles Morden und Rauben aufgehört. Ist das nicht Beweis genug, dass Olivier an der Spitze dieser Mordbande stammt? Entsetzlich. Noch will er nicht bekennen, aber es gibt Mittel, ihn zum Reden zu bringen. Und Madelon, das unschuldige Wesen? Wer steht mir dafür, dass sie nicht mit im Komplott ist? Das ist nicht möglich. Dieses Mädchen. Nicht möglich? Denk doch nur an die Marquise de Brinvilliers. Wurde sie nicht durch ihren geliebten Sainte-Croix zum Ungeheuer, das ihren Gästen vergiftete Taubenpasteten vorsetzte? Ihr möget es mir verzeihen, mein Fräulein, wenn ich mich vielleicht bald genötigt sehe, euch diese Madelon, euren Schützling, zu entreißen und ebenfalls in die Conciergerie werfen zu lassen. Seid menschlich, La Reynie. Ich werde tun, was das Gesetz gebietet. Nicht mehr, nicht weniger. Noch eine Bitte, Präsident. Würde es mir erlaubt sein, den unglücklichen Olivier Brusson zu sehen? Gewiss wollte nun mein würdiges Fräulein eurem Gefühl, der inneren Stimme, mehr vertrauend als dem, was vor unseren Augen geschehen, selbst Oliviers Schuld oder Unschuld prüfen. Ihr sagt es. Gut. Die Tore der Conciergerie sollen für euch offen sein. Man wird euch diesen Olivier, dessen Schicksal so sehr eure Teilnahme erregt, vorstellen. In der Conciergerie angekommen, führte man die Scuderie in ein großes, helles Gemach. Nicht lange darauf vernahm sie Kettengerassel. Olivier Brusson wurde gebracht. Doch so wie er in die Tür trat, sank die Scuderie ohnmächtig zusammen. Als sie wieder zu sich kam, war Olivier verschwunden. Auf den ersten Blick hatte sie in dem Eintretenden den jungen Menschen erkannt, der ihr auf dem Pont Neuf den Zettel in den Wagen geworfen, den also, der ihr das Kästchen mit den Juwelen gebracht hatte. Nun war jeder Zweifel behoben. La Reynies schreckliche Vermutung hatte sich bestätigt. Olivier Brusson gehörte zu der Mordbande. Gewiss ermordete er auch den Meister. Und Madelon? In der Scuderie regte sich ein entsetzlicher Verdacht. Wenn La Reynie recht hätte, konnte nicht alles, was ihr bisher als Beweis der Unschuld gegolten, ebenso Merkmal studierter Heuchelei sein. Madelons herzergreifendes Jammern in der Straße Nicaise zu Füßen des Leutnants Degray, kam es aus der Angst, den Geliebten bluten zu sehen, oder aus der Todesangst, selbst dem Henker ausgeliefert zu werden? Von derlei Gedanken gepeinigt, stieg die Scuderie in den Wagen und ließ sich nach Hause bringen. In ihr Gemach eingetreten, warf Madelon sich ihr zu Füßen und flehte um Hilfe und Trost. Geh, geh! Tröste dich nur über den Mörder, den die gerechte Strafe erwartet. Er ist unschuldig. Olivier ist unschuldig. Möge die heilige Jungfrau verhüten, dass nicht auf dir selbst eine Blutschuld laste. So haben die Grausamen also auch euch betört. Nun ist alles verloren. Armer Olivier. Aufs Neue regte sich im Fräulein von Scudery die Ahnung eines Geheimnisses, der Glaube an Oliviers Unschuld. Die widersprechendsten Gefühle bedrängten sie. Welcher Höllengeist hat mich in diese entsetzliche Geschichte verwickelt, die mir das Leben kosten wird? Geh es, Fräulein. Was gibt's, Baptiste? Polizeileutnant Degret ist da und will das Gnädige Fräulein sprechen. Er tut so geheimnisvoll, so dringend. Er scheint es gar nicht erwarten zu können, euch zu sehen. Er mag hereinkommen. Sehr wohl, Miss Fräulein. Madelon, geh du so lange nach oben zu Frau Martinière. Mein Fräulein, der Präsident Larigny schickt mich zu euch mit einer Bitte, auf deren Erfüllung er gewiss nicht hoffen würde, kennt er nicht eure Tugend, euren Mut. Läge nicht das letzte Mittel, die Blutschuld an den Tag zu bringen, in euren Händen. In meinen Händen? Wie das? Olivier Brusson ist, seitdem er euch gesehen, halb rasend. So sehr er sich schon zum Bekenntnis zu neigen schien, so schwört er jetzt aufs Neue bei Christus und allen Heiligen, dass er an dem Mord unschuldig sei. Doch vergebens ist alle Mühe, noch ein weiteres Wort aus ihm herauszubringen. Selbst die Drohung mit der Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwört uns, ihm eine Unterredung mit euch zu verschaffen. Euch nur, allein euch will er alles gestehen. Lasst euch also Herab Brussons Bekenntnis zu hören. Wie? Ich soll dem Gericht zu Hilfe kommen? Ich soll das Vertrauen des unglücklichen Menschen missbrauchen, um ihn aufs Blutgerüst zu bringen? Nein, Degret. Mag Brusson auch der Mörder sein, so wäre es mir doch nie möglich, ihn so spitzbübisch zu hintergehen. Nichts will ich von seinen Geheimnissen erfahren, die wie eine heilige Beichte in meiner Brust verschlossen bleiben würden. Vielleicht ändert sich eure Gesinnung, wenn ihr Brusson gehört habt. Batet ihr den Präsidenten nicht selbst, er sollte menschlich sein? Leutnant. Er tut es, indem er dem törichten Verlangen Brussons nachgibt und so das letzte Mittel versucht, ehe er die Tortur verhängt, zu der Brusson längst reif ist. Natürlich mutet man euch nicht zu, noch einmal die Conciergerie zu betreten. In der Stille der Nacht, ohne alles Aufsehen, bringt man Olivier Brusson zu euch ins Haus. Nicht einmal belauscht, doch wohl bewacht, mag er euch dann zwanglos alles bekennen. Dass ihr für euch selbst von dem Elende nichts zu befürchten habt, dafür stehe ich mit meinem Leben ein. Wie ihr mich peinigt. Er spricht von euch in aller Verehrung. Er schwört, dass nur das düstere Verhängnis, das ihm verwehrt habe, euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt. Und dann steht es ja bei euch, gnädiges Fräulein, von dem, was euch Brusson entdeckt, nur so viel zu sagen, als euch beliebt. Tiefsinnend sah die Scudery vor sich nieder. Es war ihr, als müsse sie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluss irgendeines entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange. Als könne sie sich nicht mehr den Verschlingungen entziehen, in die sie willenlos geraten. Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben. Führt den Brusson her. Ich will ihn sprechen. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie den ersten Teil der Sendung »Das Fräulein von Scudery«, eine Erzählung von E.T.A. Hoffmann, für den Funk bearbeitet von Edmund Steinberger. Die Personen und ihre Darsteller waren Madeleine de Scudery, Maria Niklisch, Martin Jähr, deren Kammerfrau, Lina Carstens, Baptiste, ihr Bedienter, Herbert Kroll, René Cardillac, Fritz Strassner, Madelon, seine Tochter, Christa Berndl, Olivier Brusson, Hans-Michael Rehberg. Der König, Horst Tappert. Die Marquise von Maintenon, Elfe Gerhardt. La Renier, Hans Zesch Ballot. Leutnant de Grey, Heiner Redemann. Der Erzähler war Wolf-Dieter Euber. Ton Günther Hildebrandt, Schnitt Irmgard Ringseisen, Assistenz Richard Rupprecht. Regie Edmund Steinberger. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Meine Damen und Herren, bevor wir unsere Sendung Das Fräulein von Sküderi fortsetzen, erinnern wir an den Inhalt des bereits gesendeten ersten Teils dieses Kriminalhörspiels. Paris im Herbst 1680. In der Stadt geht der nächtliche Raubmord um. Die Überfallenen werden durch einen Dolchstich ins Herz getötet und ihre Schmuckstücke beraubt. Doch nie gelingt es, einen der Täter zu fassen. Die Kavaliere wagen sich des Nachts nicht mehr auf die Straße, um die Geliebte zu besuchen, und bitten daher den König, es ist Ludwig der 14., um außerordentliche Maßnahmen. Dass der König dieser Bitte nicht nachkommt, verdanken die Täter, die er durch ihre anmutigen Verse und die Gunst des Monarchen und der Maintenon bekannten Madeleine de Scudéry. Die greise Dichterin antwortete nämlich, als sie der König fragte, was sie von der Bittschrift der gefährdeten Liebhaber halte: Ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht wert. Da wird dem Fräulein von Sküderi eines Nachts ein Kästchen mit kostbarem Schmuck zugestellt, dem ein Schreiben beigefügt ist, in welchem die Täter, sie nennen sich die Unsichtbaren, das Fräulein als ihre Retterin bezeichnen. Empört eilt die Sküderi zur Marquise von Maintenon, die als den Schöpfer des Schmucks den Goldschmied René Cardillac nennt. Der herbeigerufene Cardillac erkennt die Stücke als sein Werk und schenkt sie ehrerbietig der Dichterin. Da wird wiederum von einem jungen Menschen, dem Fräulein auf der Fahrt durch Paris, die Weisung zugesteckt, binnen zweier Tage den Schmuck in Cardillacs Haus zu bringen, andernfalls sich der Überbringer der Nachricht vor ihren Augen töten wolle. Als die Sküderi vor Cardillacs Haus eintrifft, tobt dort eine Volksmenge, denn soeben ist der Goldschmied ermordet aufgefunden und sein Gehilfe, Olivier Brusson, als Mörder verhaftet worden. Cardillacs Tochter, Madelon, Oliviers Braut, beteuert verzweifelt Brussons Unschuld. Brusson leugnet die Tat und die Sküderi erwirkt eine Zusammenkunft mit dem Gefangenen. Als sie ihn sieht, erkennt sie in ihm den Überbringer des Zettels und sie gewährt Brusson, dessen Schuld dem Gerichtshof bereits erwiesen scheint, eine Aussprache unter vier Augen. Und nun, meine Damen und Herren, hören Sie den zweiten Teil der Sendung »Das Fräulein von Sküderi«, eine Erzählung von E.T.A. Hoffmann, für den Funk bearbeitet von Edmund Steinberger. Wie damals, als Brusson das Kästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Haustüre der Sküderi gepocht. Baptiste, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalter Schauer überlief die Sküderi, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, dass die Wächter, die den Brusson gebracht, sich in den Gängen des Hauses verteilten. Endlich ging die Tür des Gemachs auf. De Grey trat ein, hinter ihm Olivier Brusson. Mein gnädiges Fräulein, hier ist Brusson. Lasst mich allein mit ihm. Wie gnädiges Fräulein belieben. Nun, Brusson, was habt ihr mir zu sagen? Verehrtes Fräulein, ich hatte Zeit genug, mich auf die Unterredung mit euch, die ich als die letzte Gunst des Himmels betrachte, vorzubereiten. Und so viel Ruhe und Fassung zu gewinnen, als nötig, euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Missgeschicks zu erzählen. Er zeigt mir die Barmherzigkeit, mich ruhig anzuhören, so sehr euch die Entdeckung des Geheimnisses, das ihr gewiss nicht ahnt, überraschen, ja, mit Grausen erfüllen mag. Sprecht, ich bin gefasst. Es war im Sommer vergangenen Jahres, als ich zu Meister Cardillac ins Haus kam und ihn bat, mich als seinen Gesellen aufzunehmen. Ich zeigte ihm den Ring, den ich als Probestück gefertigt. Starren Auges sah er mich erst lange an, als wollte er mein Innerstes erforschen. Dann sagte er, mir scheint, du bist tüchtig. Du kannst zu mir ziehen und mir helfen. Ich zahle gut. Du wirst mit mir zufrieden sein. Cardillac hielt Wort. Schon mehrere Wochen war ich bei ihm, ohne Madelon zu sehen, die sich damals auf dem Lande bei irgendeiner Muhme Cardillacs aufhielt. Endlich kam sie. Wie geschah mir, als ich dieses Engelsbild sah? Hat je ein Mensch so geliebt wie ich? Und jetzt? Madelon. Sie kam öfter in die Werkstatt. Und ich gewahrte auch ihre Liebe. Mancher verstohlene Händedruck galt als Zeichen des geschlossenen Bundes. So streng uns der Vater bewachte, so schien er doch nichts zu bemerken. Und ich gedachte, hätte ich erst seine Gunst gewonnen, um Madelon zu werben. Eines Morgens, ich wollte gerade meine Arbeit beginnen, trat Cardillac vor mich hin, Zorn und Verachtung im finstern Blick. Ich bedarf deiner Arbeit nicht mehr. Fort aus dem Hause, noch in dieser Stunde. Und lass dich nie mehr vor meinen Augen sehen. Warum ich dich hier nicht mehr dulden kann, brauche ich dir nicht zu sagen. Für dich, armen Schlucker, hängt die süße Frucht, nach der du trachtest, zu hoch. Ich wollte reden, aber er packte mich und warf mich zur Tür hinaus. Empört verließ ich das Haus und fand endlich am äußersten Ende der Vorstadt Saint-Martin einen gutmütigen Bekannten, der mich in seine Bodenkammer aufnahm. Ich hatte keine Ruhe mehr, keine Rast. Zur Nachtzeit umschlich ich Cardillacs Haus, wähnend, dass Madelon meine Seufzer, meine Klage vernehmen werde, dass es ihr vielleicht gelingen könne, mich vom Fenster herab unbelauscht zu sprechen. Allerlei verwogene Pläne kreuzten in meinem Kopf, zu deren Ausführung ich sie zu bereden hoffte. Fasst euch kürzer, die Zeit drängt. An Cardillacs Haus in der Straße Nikäis schließt sich eine hohe Mauer mit Nischen und Steinbildern darin. Eines Nachts stehe ich bei einem solchen Steinbild und sehe hinauf zu den Fenstern, die in den Hof gehen, den die Mauer umschließt. Da gewahre ich plötzlich in Cardillacs Werkstatt Licht. Es ist Mitternacht. Nie sonst war Cardillac zu dieser Stunde noch wach. Schlag neun pflegte er sich zur Ruhe zu begeben. Mir pocht das Herz vor banger Ahnung. Ich denke an irgendein Ereignis, das mir vielleicht Eingang verschafft. Doch gleich verschwindet das Licht wieder. Ich drücke mich in die Nische an das Steinbild. Da fühle ich plötzlich einen Gegendruck, als sei das Bild lebendig geworden. Im dämmernden Schimmer der Nacht gewahre ich, dass der Stein sich langsam dreht und hinter demselben eine finstere Gestalt hervorschlüpft. Weiter! Ich husche zur Seite, verberge mich im Dunkel der nächsten Nische und sehe die Gestalt leisen Schrittes die Straße hinabgehen. Unwillkürlich, wie von einer inneren Macht getrieben, schleiche ich hinterher. Bei einem Marienbild schaut die Gestalt sich um. Der volle Schein der Lampe, die vor dem Bild brennt, fällt ihr ins Antlitz. Es ist Cardillac. Cardillac? Und? Weiter! Eine seltsame Angst überfällt mich. Wie durch Zauber gebannt, muss ich dem gespenstischen Nachtwanderer nach. Cardillac tritt in den Schatten einer Hauseinfahrt. Was bedeutet das? Was wird er beginnen? Nicht lange dauert's, so kommt ein Mann daher, mit klirrenden Sporen und vor sich hinsingend. Da stürzt sich wie ein Tiger auf seinen Raub Cardillac aus seinem Schlupfwinkel auf den Mann, der im selben Augenblick röchelnd zu Boden sinkt. Cardillac ist über den Mann her und sucht voller Hast nach dessen Brustbeutel. Ich vermag nicht mehr stillzuhalten. Meister Cardillac! Was tut ihr? Vermaledeiter! Cardillac rannte an mir vorbei und verschwand. Ganz außer mir, kaum der Schritte mächtig, nähere ich mich dem Niedergeworfenen, knie bei ihm nieder und denke, vielleicht ist er noch zu retten. Aber keine Spur des Lebens ist mehr in ihm. In meiner Todesangst gewahre ich kaum die ansprengende Gendarmerie. Hey, junger Mensch, was machst du da? Der Mann da ist tot. Erstochen. Bist einer von der Bande, was? Gib schon zu, dass du ihn umgebracht hast. Wie könnte ich solcher Untat fähig sein? Pack den Burschen! So lasst mich doch! Lasst mich in Frieden! Halt ihm die Lampe vors Gesicht. Ah, Olivier Brusson. Lass ihn ledig. Er ist der Goldschmiedgeselle, der bei unserem ehrlichen, braven René Cardillac arbeitet. Ist auch nicht Art der Mordbuben, dass sie beim Leichnam lamentieren und sich fangen lassen. Also, wie war's, Olivier? Erzähle. Dicht vor mir sprang ein Mensch auf den da los, stieß ihn nieder und rannte, als ich hinzukam, davon. Ich wollte sehen, ob der Niedergeworfene noch zu retten ist. Nein, mein Sohn, der ist hin. Dem ist nicht mehr zu helfen. Der Dolchstoß geht wie gewöhnlich durchs Herz. Verdammt, kamen wir also wieder einmal zu spät. Vorwärts, heb den Toten aufs Pferd. Wie mir zumute war, kann ich nicht sagen. Kraftlos sank ich auf die steinernen Stufen eines Hauses und fühlte mich an, ob nicht ein böser Traum mich necke. Es war mir, als müsste ich gleich erwachen und mich wundern über das tolle Trugbild. Cardillac, der Vater meiner Madelon, ein Mörder. Immer mehr dämmerte der Morgen herauf. Vor mir auf dem Pflaster lag ein Offiziershut, reich mit Federn geschmückt. Es war der Hut des Ermordeten. Entsetzt rannte ich nach Hause in meine Dachkammer. Ganz verwirrt, beinahe besinnungslos, sitze ich auf dem Hocker. Da geht die Tür auf. Und hereintritt René Cardillac. Um Christi Willen! Was wollt ihr? Er, des gar nicht achtend, kommt auf mich zu und lächelt mich an mit einer Ruhe und Leutseligkeit, die meinen Abscheu nur noch vermehrt, rückt einen Schemel heran und setzt sich zu mir. Nun, Olivier, wie geht es dir, armer Junge? Ich weiß, es war garstig übereilt von mir, als ich dich aus dem Hause stieß. Du fehlst mir an allen Ecken und Enden. Eben jetzt habe ich ein Werk vor, das ich ohne dich nicht vollenden kann. Ich brauche deine Hilfe. Wie wär's, wenn du wieder zu mir kämst? Du schweigst. Ich weiß, ich habe dich beleidigt, ich war zornig wegen der Liebelei mit Madelon. Doch ich habe mir die Sache überlegt und gefunden, dass ich mir bei deiner Geschicklichkeit, deinem Fleiß und deiner Treue wohl keinen besseren Eidam wünschen könnte als eben dich. Komm also mit und sieh zu, wie du Madelon zur Frau gewinnen magst. Seine Worte durchschnitten mir das Herz. Ich erbebte vor solcher Bosheit. Ich konnte kein Wort hervorbringen. Du zauderst? Olivier, heute noch kannst du mit mir kommen. Oder hast du vielleicht andere Dinge vor? Willst du etwa der Gräbe suchen oder gar den Gerichtspräsidenten? Nimm dich in Acht, Bursche, dass die Krallen, die du hervorlocken willst, zu anderer Leute verderben, dich nicht selbst fassen. Was Madelon betrifft, so muss ich dir gestehen, dass du meine Nachgiebigkeit allein ihr verdankst. Sie liebt dich mit einer Heftigkeit, die ich dem zarten Kinde gar nicht zutrauen konnte. Gleich als du fort warst, fiel sie mir zu Füßen und gestand unter Tränen, dass sie ohne dich nicht leben könne. Ja, was konnte ich also tun? Wollte ich sie nicht verzweifeln lassen? So sagte ich ihr, ich willige in alles und hole dich ab. Sie erwartet dich ganz außer sich vor Sehnsucht. Ich weiß selbst nicht, wie es geschah, dass ich mit in Cardillacs Haus ging, wo mir Madelon aufjauchzend entgegeneilte, mich mit beiden Armen umschlang, mich fest an ihre Brust drückte, dass ich bei allen Heiligen schwor, sie nie mehr zu verlassen. Entsetzlich. So gehört René Cardillac zu der Mordbande, die unsere Stadt so lange zur Räuberhöhle machte? Was sagt ihr, mein Fräulein? Zur Bande? Nie. Nie hat es eine solche Bande gegeben. Cardillac allein war es, der in der ganzen Stadt seine Schlachtopfer suchte und fand. Der hochgeachtete Cardillac. Ihr könnt euch denken, in welcher Lage ich mich nun beim Meister befand. Der Schritt war geschehen. Ich konnte nicht mehr zurück. Zuweilen war es mir, als sei ich Cardillacs Mordgehilfe geworden. Arbeitete ich mit dem Alten in der Werkstatt, so vermochte ich doch nicht, ihm ins Antlitz zu schauen oder gar ein Wort zu reden vor dem Grausen, das ich vor dem entsetzlichen Menschen hatte. Der aber doch alle Tugenden des treuen, zärtlichen Vaters erfüllte, des guten Bürgers. Während die Nacht seine Untaten verschleierte. Noch hing Madelon, das fromme, engelsreine Kind, mit abgöttischer Liebe an ihm. Das Herz durchbohrte es mir, wenn ich daran dachte, dass, träfe den Bösewicht einmal die Rache, Madelon verzweifeln müsse. Schon das verschloss mir den Mund. Was aber war das Motiv zu Cardillacs Untaten? Die Aufklärung blieb nicht lange aus. Eines Tages war Cardillac sehr ernst und in sich gekehrt, warf plötzlich das Geschmeide, woran er eben arbeitete, beiseite und setzte sich zu mir. Hör zu, Olivier. So kann es zwischen uns nicht bleiben. Dies Verhältnis ist mir unerträglich. Was der feinsten Schlauigkeit der Gräs und seiner Spießgesellen nicht gelang, spielte dir der Zufall in die Hände. An Verrat ist, so wie du zu Madelon stehst, nicht zu denken. Darum, Olivier, sollst du alles wissen. Schon in meiner Kindheit gingen mir glänzende Diamanten und goldenes Geschmeide über alles. Wie der geübteste Kenner unterschied ich aus Instinkt unechtes Geschmeide von echtem. Nur solches lockte mich. Um nun mit Gold und edlen Steinen hantieren zu können, wandte ich mich der Goldschmiedprofession zu, arbeitete mit Leidenschaft und wurde bald erster Meister. Aber so wie ich ein Geschmeide gefertigt und abgeliefert hatte, kam eine Unruhe über mich. Wie ein Gespenst stand mir Tag und Nacht die Person vor Augen, für die ich gearbeitet, geschmückt mit meinem Geschmeide. Und ich hörte immer eine Stimme, die mir zuflüsterte: René, es ist dein, nimm es doch. Zunächst versuchte ich's mit Diebeskünsten. Ich hatte Zutritt zu den Häusern der Großen, nützte jede Gelegenheit. Kein Schloss widerstand meinem Geschick. Und bald war der Schmuck, den ich gearbeitet, wieder in meinen Händen. Wie es kam, dass ich alle, denen ich Schmuck gefertigt, so sehr hasste, wusste ich selbst nicht. Im tiefsten Innern regte sich eine Mordlust gegen sie, vor der ich selbst erbebte. In dieser Zeit kaufte ich das Haus hier. Mit dem Besitzer handelseinig geworden, saßen wir erfreut über das abgeschlossene Geschäft noch eine Weile beisammen und tranken eine Flasche Wein. Es war Nacht geworden. Ich wollte gerade aufbrechen. Da sagte der Verkäufer: Hört, Meister René, ehe ihr fortgeht, muss ich euch noch mit einem Geheimnis dieses Hauses bekannt machen. Er führte mich ins Schlafgemach und schloss den in die Wand eingebauten Schrank auf, schob die Hinterwand zur Seite, trat in ein kleines Gemach, bückte sich und öffnete eine Falltür. Wir stiegen eine schmale Treppe hinunter, kamen an ein Pförtchen, das er aufschloss, und traten hinaus in den Hof. Nun ging mein Verkäufer zur Mauer, schob an einem Eisen, und schon drehte sich ein Stück dieser Mauer, groß genug, dass ein Mensch durch die Öffnung schlüpfen und auf die Straße gelangen konnte. Du magst einmal das Kunststück sehen, Olivier. Das wahrscheinlich schlaue Mönche des Klosters, das ehemals hier stand, fertigen ließen, um heimlich aus- und einschlüpfen zu können. Es ist eine Holzplatte, nur von außen getüncht und gemörtelt, in die an der Außenseite eine Bildsäule, auch nur aus Holz, doch ganz wie Stein, eingefügt ist. Eine Holzplatte, die sich mitsamt der Bildsäule auf verborgenen Angeln dreht. Dunkle Gedanken stiegen in mir auf, als ich diese Einrichtung sah. Denn eben hatte ich einem Herrn vom Hof einen Schmuck abgeliefert, der für eine Tänzerin der Oper bestimmt war. Der Satan schlich sich mir ins Ohr. Ich zog ein in das Haus. In Angstschweiß gebadet, wälzte ich mich schlaflos auf dem Lager. Sehe im Geist den Menschen mit meinem Schmuck zur Tänzerin schleichen, springe auf voller Wut, werfe den Mantel um, steige die geheime Treppe hinab und fort durch die Mauer nach der Straße in die Käse. Der Mensch kommt. Ich falle über ihn her. Er schreit auf. Doch von hinten festgehalten, stoße ich ihm den Dolch ins Herz. Der Schmuck ist mein. Dies getan, kam wieder Ruhe und Zufriedenheit in meine Seele. Nun wusste ich, was mein böser Stern wollte. Ich musste ihm nachgeben oder untergehen. Begreifst du nun mein ganzes Tun und Treiben, Olivier? Dies alles gesprochen, führte mich Cardillac in das geheime Gewölbe und gönnte mir den Anblick seines Juwelenkabinetts. Der König besitzt es nicht reicher. Bei jedem Schmuck war auf einem kleinen, angehängten Zettel genau vermerkt, für wen das Stück gearbeitet und wann es durch Diebstahl, Raub oder Mord wieder zurückgeholt wurde. Ich hielt es nicht aus, da unten. Wollte weg. Aber Cardillac hielt mich zurück. Höre, Olivier. An deinem Hochzeitstag wirst du mir die Hand auf das Bild des Gekreuzigten gelegt, einen heiligen Eid schwören, dass du, so wie ich gestorben, alle diese Reichtümer vernichten wirst. Ich will nicht, dass irgendein menschlich Wesen, am wenigsten du und Madelon, in den Besitz des mit Blut erkauften Hortes kommt. Gefangen in diesem Labyrinth des Verbrechens, zerrissen von Liebe und Abscheu, von Wonne und Entsetzen, war ich einem Verdammten zu vergleichen, dem ein holder Engel hinauffinkt, den zugleich aber der Satan mit glühenden Krallen festhält. Ich dachte an Flucht. Ja, an Selbstmord. Aber Madelon, tadelt mich, mein würdiges Fräulein, dass ich zu schwach war, eine Leidenschaft niederzukämpfen, die mich an das Verbrechen fesselte. Aber büße ich nicht dafür mit schmachvollem Tod? Wenige Tage, nachdem ich Cardillac in sein Juwelenkabinett geführt, war er ungewöhnlich heiter und warf mir die freundlichsten Blicke zu. Er erzählte mir, was sich in den Gemächern der Maintenon mit euch, mein Fräulein, und dem König begeben und fügte hinzu, dass er euch von jeher verehrt habe, wie sonst kein menschliches Wesen. Mich? Warum denn mich? Allein vor ihr erbleicht mein böser Stern. Selbst wenn sie den schönsten von mir gefertigten Schmuck tragen würde, so könnte ich ihr doch nicht nach dem Leben trachten. Höre also, Olivier, wozu ich entschlossen. Vor langer Zeit sollte ich einen Halsschmuck und Armbänder für die Herzogin von Orléans fertigen und selbst die Steine dazu liefern. Die Arbeit gelang mir wie keine andere. Ich verzweifelte schier, wenn ich nur daran dachte, mich von dem Schmuck trennen zu müssen. Doch die Herzogin starb durch Meuchelmord. Ein Günstling des Herzogs bedachte sie mit vergiftetem Konfekt. So behielt ich den Schmuck und will ihn nun als Zeichen meiner Ehrfurcht und Dankbarkeit im Namen der verfolgten Bande dem Fräulein von Scudery senden. Und du, Olivier, sollst ihn dem Fräulein bringen. Der Auftrag erschien mir als die Rettung aus meiner Not. Ganz gegen Cardillacs Willen wollte ich mich euch zu Füßen werfen. Und euch alles, alles entdecken. Und ihr, mein gnädiges Fräulein, hättet, gerührt von dem namenlosen Elend, das der unschuldigen Madelon bei der Entdeckung drohte, das Geheimnis bewahrt. Und euer hoher, scharfsinniger Geist hätte gewiss Mittel gefunden, ohne jene Entdeckung der verruchten Bosheit Cardillacs zu steuern. Welche Mittel aber? Ich weiß es nicht. Aber ich war überzeugt davon, dass ihr Madelon und mich retten würdet. Ihr wisst, dass meine Absicht in jener Nacht fehlschlug. Ich hoffte, ein andermal glücklicher zu sein. Da geschah es, dass Cardillac plötzlich alle Munterkeit verlor, vor sich hin starrte, unverständliche Worte murmelte, trüb umherschlich, mit den Händen focht, wie einer, der Feindliches von sich abwehrt. So hatte er es den ganzen Morgen getrieben. Endlich setzte er sich an den Werktisch, sprang wieder auf, schaute durchs Fenster und redete abermals vor sich hin. Doch diesmal verstand ich jedes Wort. Ich wollte doch, die Herzogin hätte meinen Schmuck getragen. Die Herzogin. Ich war entsetzt, sah euer Leben bedroht. Hatte Cardillac nur seinen Schmuck wieder in den Händen, so wart ihr gerettet. Mit jedem Augenblick wuchs die Gefahr. Da begegnete ich euch auf dem Pont Neuf. Drängtet euch an meine Kutsche? Warf euch jenen Zettel zu. Der mich beschwor, den Schmuck nur gleich wieder zu Cardillac zu schaffen. Aber ihr kamt nicht. Als dann andern Tags Cardillac von nichts anderem sprach, als von diesem Schmuck, der ihm in der Nacht vor Augen gekommen, wurde meine Angst nur noch unerträglicher. Er schien über einen Mordanschlag zu brüten, den er noch in der Nacht desselben Tages auszuführen sich vorgenommen. Euch retten musste ich. Und sollt es Cardillacs Leben kosten. So wie Cardillac nach dem Abendgebet sich wie gewöhnlich eingeschlossen, stieg ich durch ein Fenster in den Hof, schlüpfte durch die Öffnung in der Mauer und stellte mich unfern in den tiefen Schatten. Es dauerte nicht lange, so kam auch Cardillac aus der Mauernische und schlich durch die Straße fort. Ich hinter ihm her. Es ging nach der Straße Saint-Honoré. In unsere Straße also. Erzählt weiter. Ich bin auf alles gefasst. Da war mir Cardillac mit einem Mal entschwunden. Ich beschloss, mich an eure Haustür zu stellen. Da kommt, singend und trällernd wie damals, als ein Zufall mich zum Zeugen von Cardillacs Mordtat machte, ein Offizier bei mir vorüber, ohne mich zu gewahren. Im selben Augenblick springt eine dunkle Gestalt hervor und fällt über ihn her. Cardillac. Ja, er. Ich will den Mord verhindern. Mit einem Schrei bin ich in 2, 3 Sätzen zur Stelle. Und? Zu spät. Doch nicht der Offizier. Cardillac sinkt zu Tode getroffen zu Boden. Der Offizier, wähnend ich sei des Mörders Spießgeselle, stellt sich nun mir entgegen, besinnt sich aber, als er gewahrt, dass ich, ohne mich um ihn zu kümmern, nur den Leichnam untersuche eines anderen und geht. Den Leichnam, sagt ihr? Madelon sprach davon, dass ihr Vater noch gelebt habe, nachdem ihr ihn nach Hause geschleppt. Gewiss, er lebte noch, war aber doch zu Tode getroffen. Ich lud ihn, nachdem ich den Dolch, den der Offizier hatte fallen lassen, zu mir steckte, auf die Schultern und brachte ihn mühsam heim, durch den geheimen Gang hinauf in die Werkstatt. Alles Weitere ist mir bekannt. Ihr seht, würdiges Fräulein, dass mein Verbrechen nur darin bestand, dass ich Madelons Vater nicht den Gerichten verriet. Damit hättet ihr aber doch seinen Untaten ein Ende gemacht. Und Madelon den Todesstoß versetzt. Nein. Weder de Grey noch Larigny wird mir das Geheimnis abzwingen. Ich will nicht, dass die weltliche Rache Cardillacs Leichnam aus geweihter Erde aufwühlt und auf den Schindanger wirft. Er soll mich Madelon als den unschuldig Gefallenen beweinen. Die Zeit wird ihren Schmerz lindern. Aber nicht zu lindern wäre ihr Entsetzen über die Verbrechen des geliebten Vaters. Seid ihr nun von meiner Unschuld überzeugt, gnädiges Fräulein? Ich ja, Olivier. Nur... Es ist Zeit, gnädiges Fräulein. Es dämmert schon. Wir müssen Brisson fortschaffen. Noch später würde das Aufsehen erregen. Er ist bereit. Geht, Olivier. Und hofft. Hofft. Wenngleich das Fräulein noch keinen Weg sah, den Ärmsten dem grausamen Gerichtshofe zu entreißen, so stand es für sie doch fest, dass sie kein Opfer scheuen dürfe, das Unrecht abzuwenden, das man zu begehen im Begriffe war. Sie schrieb an Larigny, den Präsidenten des Gerichtshofes, einen langen Brief, worin sie ihm sagte, dass Olivier Brisson ihr auf die glaubwürdigste Weise seine völlige Unschuld an Cardillacs Tod dargetan habe und dass nur der heldenmütige Entschluss, ein Geheimnis in das Grab mitzunehmen, dessen Enthüllung weiteres Unglück stiften würde, ihn zurückhalte, dem Gericht ein Geständnis abzulegen. Ein Geständnis, das ihn von dem entsetzlichen Verdacht, nicht der Landeser Cardillac ermordet, sondern dass er auch zu jener Mörderbande gehöre, befreien müsse. So bitte ich euch also, Präsident, lasst keine Mühe unversucht, die Beweise für Brissons Unschuld zu erbringen. Leutnant de Grey. Gnädiger Herr. Ich will den Brief beantworten. Sofort. Schreibt. Hoch zu verehrendes Fräulein, es freut mich ganz außerordentlich, dass sich Olivier Brisson, wie mir das gnädige Fräulein mitteilt, bei seiner hohen, würdigen Gönnerin so gänzlich gerechtfertigt habe. Was jedoch seinen heldenmütigen Entschluss betrifft, ein Geheimnis, das sich auf die Tat bezieht, mit ins Grab nehmen zu wollen, tut es mir leid, dass der Gerichtshof dergleichen Heldenmut nicht ehren könne, denselben vielmehr durch bewährte Mittel zu brechen suchen müsse. Schon in 3 Tagen hoffe ich im Besitze besagten Geheimnisses zu sein. Nur zu gut wusste die Scuderie, was der Präsident des Gerichtshofes mit jenem Mittel meinte. In ihrer Not fiel ihr ein, dass, um nur Aufschub zu erlangen, der Rat eines Rechtsverständigen dienlich sein könne. Sie begab sich zu Pierre Arnaud d'Andilly, dem damals berühmtesten Advokaten in Paris, und sagte ihm alles, soweit es möglich war, ohne Brissons Geheimnis zu verletzen. Sie glaubte, dass sich d'Andilly mit Eifer des Unschuldigen annehmen werde. Ihre Hoffnung wurde aber auf das Bitterste enttäuscht, denn der Advokat bewies der Scuderie, dass alle Verdachtsgründe gegen Brisson sprechen. Larignys Verfahren ist keineswegs grausam oder übereilt zu nennen. Er kann nicht anders handeln, ohne die Pflichten des Richters zu verletzen. Nicht durch die geschickteste Verteidigung vermag ich Brisson vor der Tortur zu retten. Oh Gott. Retten kann er sich nur selbst. Entweder durch ein aufrichtiges Geständnis oder wenigstens durch die genaueste Erzählung der Umstände bei der Ermordung Cardillacs. So werde ich mich dem König zu Füßen werfen und um Gnade flehen. Um Himmels Willen, tut das nicht, mein Fräulein. Spart euch dieses letzte Mittel lieber auf. Das, schlug es einmal fehl, euch dann für immer verloren ist. Einen Verbrecher wie Brisson kann der König nicht begnadigen. Der bitterste Vorwurf wird ihn treffen. Sinnend und sinnend, was sie nun anfangen solle, um den unglücklichen Brisson zu retten, saß die Scuderie am späten Abend in ihrem Gemach, als Frau Martinier eintrat und den Grafen von Miossens, Obristen der Garde des Königs, meldete, der das Fräulein dringend zu sprechen wünsche. Verzeiht, mein Fräulein, wenn ich euch noch so spät aufsuche, doch ich bin mit wenigen Worten entschuldigt. Der Anlass meines Besuchs ist Olivier Brisson. Der unglücklichste aller Menschen. Was habt ihr mit dem? Dachte ich doch, dass eures Schützlings Name hinreichen würde, mir bei euch ein geneigtes Ohr zu verschaffen. Sagt es. Ich bitte euch, Graf. Die ganze Welt ist von Brissons Schuld überzeugt. Ich bin anderer Meinung. Die sich freilich nur auf Beteuerung des Angeklagten stützt. Mit mir ist es anders. Denn niemand kann von Brissons Unschuld am Tode Cardillacs besser überzeugt sein als ich. Ihr? Der den Goldschmied niederstieß, war nämlich ich. Ihr? Graf Miossens? Ich selbst. Und ich schwöre es euch, mein Fräulein, dass ich auf meine Tat sogar stolz bin. Denn Cardillac war es, der in der Nacht heimtückisch mordete und raubte und so lange allen Schlingen entging. Ich weiß selbst nicht, wie es kam, dass sich in mir gegen den Goldschmied ein Verdacht regte, seit er mir voll sichtlicher Unruhe den Schmuck brachte, den ich bestellt, und er sich so genau erkundigte, für wen ich den Schmuck bestimmt, ja, sogar meinen Kammerdiener ausfragte, wann ich eine gewisse Dame zu besuchen pflege. Dieser Schurke. Längst war mir aufgefallen, dass alle seine Opfer dieselbe Todeswunde trugen. Den Dolchstoß ins Herz, nicht wahr? Es war mir gewiss, dass der Mörder auf eben diesen Stoß, der augenblicklich töten musste, eingeübt war. Dies ließ mich eine Vorsichtsmaßnahme gebrauchen, die so einfach ist, dass ich nicht begreife, wie andere nicht längst darauf kamen. Nun? Ich trug einen leichten Brustharnisch unter der Weste. Ja, dann. Cardillacs so sicher geführter Stoß glitt an dem Eisen ab. Im selben Augenblick entwand ich mich ihm und stieß ihm den Dolch, den ich in Bereitschaft hielt, in die Brust. Und ihr schwiegt? Ihr zeigtet den Gerichten nicht an, was geschehen? Ihr habt geschwiegen, Oberst? Erlaubt, mein Fräulein, zu bemerken, dass mich eine solche Anzeige, wenn nicht gerade ins Verderben, doch in den abscheulichsten Prozess verwickeln konnte. Hätte La Reynie überall Verbrechen witternd mir es denn geglaubt, wenn ich den rechtschaffenen Cardillac, dieses Muster aller Frömmigkeit und Tugend, des Mordes angeklagt hätte? Wie, wenn das Schwert der Gerechtigkeit seine Spitze gegen mich gewandt? Gegen mich selbst? Das war nicht möglich, Oberst. Bei eurer Geburt, eurem Stand. Denkt an den Grafen von Luxemburg. Schon der Einfall, sich von Le Sage das Horoskop stellen zu lassen, brachte ihn in den Verdacht des Giftmords und in die Bastille. Nein, nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Ohrzipfel gebe ich dem rasenden La Reynie preis. So bringt ihr den unschuldigen Brisson aufs Schafott. Den Unschuldigen? Wer sagt uns, dass er nicht längst um Cardillacs Verbrechen wusste? Dass ich euch, mein hochverehrtes Fräulein, den wahren Zusammenhang der Sache entdeckte, geschah allein in der Voraussetzung, dass ihr, ohne mich in die Fänge des Gerichts geraten zu lassen, mein Geheimnis auf irgendeine Weise für euren Günstling zu nützen verstehen würdet. Die Scuderie, entzückt, ihrer Überzeugung von Brissons Unschuld bestätigt zu sehen, nahm keinen Anstand, dem Grafen nun alles zu entdecken und ihn aufzufordern, sich mit ihr zu Dandilly zu begeben. Sollte der Advokat dann Rat erteilen, was nun zu unternehmen sei. Auf gewöhnlichem Wege ist Brisson nun ganz und gar nicht zu retten. Mein Fräulein, ihr sagt, Brisson will, Madelons halber, Cardillac nicht als den Raubmörder überführen. Das mag er tun. Denn selbst wenn es ihm gelingen müsste, durch Entdeckung des heimlichen Ausgangs jener Nische in der Gartenmauer Cardillacs Verbrechen nachzuweisen, so würde ihn doch als Mitverbundenen der Tod treffen. Das Einzige, wonach zunächst getrachtet werden muss, ist Aufschub der Tortur und nochmalige Vernehmung. Dann allerdings ist es Zeit, sich an den König zu wenden, ihm das ganze Geheimnis zu entdecken. Allein eurem Scharfsinn, mein Fräulein, bleibt es überlassen, dies auf die geschickteste Weise zu tun. Nun kam es also darauf an, den König anzugehen. Und das war der schwierigste Punkt, da er gegen Brisson, den er für den Täter hielt, der so lange Zeit ganz Paris in Angst und Schrecken versetzt hatte, solche Abscheu hegte, dass er, nur im Entferntesten an den Prozess erinnert, in Zorn geriet. Die Maintenon, ihrem Grundsatz getreu, dem Könige nie von unangenehmen Dingen zu reden, verwarf jede Vermittlung. So war Brissons Schicksal ganz in die Hand der Scuderie gelegt. Nach langem Sinnen fasste sie einen Entschluss ebenso schnell, wie sie ihn ausführte, kleidete sich in eine schwarze Robe von schwerem Seidenzeug, hing einen langen schwarzen Schleier über und erschien so in den Gemächern der Maintenon, zur Stunde, da eben der König zugegen. Mit kurzen Worten erzählte sie ihm, wie sie der Zufall vor Cardillacs Haus gebracht, als eben der Mord entdeckt worden, schilderte Madelons Schmerz, offenbarte die Szenen mit La Reynie, mit Degrais, und schließlich die mit Brisson selbst. Und ehe es sich der König versah, ganz außer sich über das Unerhörte, das er erfahren, und noch nicht vermögend, alles zu ordnen, kniete das Fräulein vor ihm. Gnade, Majestät. Gnade für Olivier Brisson. Kniet nicht, mein Fräulein. Steht auf. Bitte. Und setzt euch. Hier in den Sessel. Danke. Das ist ja eine entsetzliche Geschichte. Doch wer bürgt mir für die Wahrheit der abenteuerlichen Erzählung Brissons? Die Aussage des Grafen, Majestät. Die Untersuchung in Cardillacs Haus, Madelons tugendhaftes Herz, Brissons Entschluss, lieber den Tod zu erleiden, als der Welt Cardillacs Schandtaten preiszugeben. So sehr liebt er Madelon. Ich möchte Sie sehen, diese Madelon. Die Scuderie hatte solche Gunst geahnt und daher Madelon mitgenommen, die bei der Marquise Kammerfrau wartete, mit einer Bittschrift in Händen, die ihr Dandilly aufgesetzt. In wenigen Augenblicken lag sie sprachlos dem Könige zu Füßen. Angst, Bestürzung, scheue Ehrfurcht, Liebe und Schmerz trieben der Armen rascher und rascher das Blut durch alle Adern. Der König schien betroffen von der Schönheit des Mädchens. Sieht das kleine Ding nicht aufs Haar der Valier ähnlich, die vor 6 Jahren ins Kloster ging? Der König schwelgt in den süßesten Erinnerungen. Euer Spiel ist gewonnen. So leise dies die Maintenon sprach, so schien es der König doch vernommen zu haben. Eine Röte überflog sein Gesicht. Er las die Bittschrift, die ihm Madelon überreicht. Ich will's wohl glauben, dass du, mein liebes Kind, von der Unschuld deines Geliebten überzeugt bist. Doch hören wir, was das Hohe Gericht dazu sagt. Schon wenige Tage später erfuhr die Scuderie, dass der König eine lange geheime Unterredung mit dem Grafen Miossens gehabt, ferner Bontemps, des Königs vertrautester Geschäftsträger, in der Conciergerie gewesen und mit Brusson gesprochen habe. Auch davon sprach man, dass sich eben derselbe Bontemps lange in Cardillacs Haus aufgehalten habe. So viel war also gewiss, dass der König selbst den wahren Zusammenhang der Sache nachforschen ließ. Unbegreiflich blieb aber die lange Verzögerung des Gerichtsbeschlusses. Beinahe ein Monat war vergangen, als die Maintenon dem Fräulein sagen ließ, der König wünsche sie noch heute zu sehen. Ich wünsche euch Glück, mein Fräulein. Euer Schützling, Olivier Brusson, ist frei. Die Scuderie, der Tränen aus den Augen stürzten, war zunächst keines Wortes mächtig. Sie wollte sich dem König zu Füßen werfen, der aber hinderte sie daran. Ihr solltet Parlamentsadvokat sein, Fräulein, und meine Rechtshändel ausfechten. Denn eurer Beredsamkeit widersteht wohl niemand auf Erden. Die Scuderie fand nun Worte glühenden Dankes, doch der König unterbrach sie. Geht nach Hause, mein Fräulein. Der Dank, der euch dort erwartet, wird wohl noch viel feuriger sein als der, den ich von euch fordern kann. Denn wahrscheinlich umarmt schon in diesem Augenblick der glückliche Olivier seine Madeleine. Bontemps soll euch 1000 Louis auszahlen. Gebt sie der Kleinen in meinem Namen als Brautschatz. Zu gütig, Majestät. Mag sie ihren Brusson heiraten. Aber dann sollen beide fort aus Paris. Nach wenigen Tagen schon wurden Olivier und Madeleine durch den Segen des Priesters verbunden und gleich nach der Hochzeit zogen die beiden, begleitet von den Segnungen der Scuderie, nach Genf. Beinahe ein Jahr war seit der Abreise des jungvermählten Paares vergangen, als eine öffentliche Bekanntmachung des Erzbischofs von Paris erschien. Und was verkündet sie, Martinière? Ihr habt sie doch gelesen. Wort für Wort, gnädiges Fräulein. Ein reuiger Sünder, so heißt es, habe unter dem Siegel der Beichte der Kirche einen reichen geraubten Schatz an Juwelen und Geschmeide übergeben. Jeder, dem etwa bis zum Ende des vergangenen Jahres durch Überfall auf der Straße Schmuck geraubt worden, soll sich beim Advokaten d'Andilly melden und treffe die Beschreibung des ihm geraubten Schmucks mit irgendeinem vorgefundenen Kleinod überein, so soll er seinen Schmuck wiedererhalten. Viele, die in Cardillacs Liste als nicht ermordet, sondern bloß durch einen Faustschlag betäubt aufgeführt waren, fanden sich nach und nach bei dem Advokaten ein und erhielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen das ihnen geraubte Geschmeide zurück. Das Übrige fiel dem Schatz der Kirche zu Saint-Eustache anheim. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie den zweiten Teil der Sendung »Das Fräulein von Scuderie«, eine Erzählung von E.T.A. Hoffmann, veröffentlicht im Jahre 1819. Für den Funk bearbeitet von Edmund Steinberger. Die Personen und ihre Darsteller waren Madeleine de Scuderie, Maria Niklisch, René Cardillac, Fritz Strassner, Olivier Brusson, Hans-Michael Rehberg, der König, Horst Tappert, La Renyi, der Präsident des Gerichtshofes, Hans Zesch Ballot, D'Andigny, Advokat Edmund Steinberger, Leutnant Degret, Heiner Redemann, Graf Miossens, Wolf Agfa, Frau Martinière, Lina Carstens. Der Erzähler war Wolf Dieter Euba. Ferner wirkten mit Alexander Malachowski, Wolfgang Hess, Wolfgang Dörich und Fred Kallmann. Ton Günther Hildebrandt, Schnitt Irmgard Ringseisen, Assistenz Richard Rupprecht. Regie Edmund Steinberger.